Weißt du, auf Schönheit kommt es gar nicht an. Herz muss man haben. Von den Haarspitzen bis hin zu ihren Beinen. Ihre Füße auch, selbstverständlich diese kleinen. Ein Gesicht mit Zügen wie ein Engel, diese feinen. Und für so einen Knackarsch musste sie bestimmt sehr leiden. Ihre Arme sind so schlank wie ihre Beine lang sind. Und diese wohlgeformten Brüste, die da an ihr dran sind. So tiefe, wunderschöne, doch auch strahlend helle Augen. Dafür gibt es keine Worte, das könnt ihr mir glauben. Wochenlang hast du für mich mehr als ich gezählt. Also mach mir keinen Vorwurf, mein Herz hat nun mal dich erwählt. Denn du hast mein Inneres wie ein helles Licht erhellt. Doch ich bleib allein zurück, denn du hast nicht mich erwählt. Wieso? Weshalb? Erklär mir bitte, was passiert ist. Trotz allem bleibe ich der Mann, der von dir fasziniert ist. Wie, du kannst mich nicht verstehen? Hab ich dir das nicht erzählt? Was wir wollen, ist nicht alles, doch es ist alles, was zählt. Willst du diese Frau sein? Kannst du mir auch treu sein? Sollst du diese eine sein? Wenn du diese eine bist, lass ich dich nie allein. Willst du diese Frau sein? Kannst du mir auch treu sein? Sollst du diese eine sein, wenn du diese eine bist, bitte werde heute mein. Ich könnte es verheimlichen, doch verdammt, ich seh dich an, so wie Matthew, das Mädchen von nebenan. Ich will keine andere, nicht die und auch nicht die davon. Denn nach meiner Ex, der begann es nur mit dir von vorn. Ich wusste, was ich wollte und dachte, dass ich's hinbekomme. Denn du sagtest mir sehr, es ist Soulmate for everyone. Ich war ein Vogel ohne Flügel, ich kam nicht aufs Fliegen klar. Bei dir wieder sorgenfrei, so wie als ich 7 war. Es ist vorbei, bevor's begann, doch interessieren tut's nicht. Denn immer noch schreib ich diese Texte inspiriert durch dich. Ich weiß nicht, was es war, doch es inspirierte mich, ein Ton reicht. Und Stefan Kitziora komponiert für dich Madonna. Wenn uns wirklich nur noch diese 4 Minuten bleiben, dann will ich mir mit dieser Frau alleine diese Zeit vertreiben. Ich dachte echt, es kann was werden und dass du dann bald mein Schatz bist. Doch ihr dürft mich Indie nennen, der Jäger des verlorenen Schatzes. Willst du diese Frau sein? Kannst du mir auch treu sein? Sollst du diese eine sein? Wenn du diese eine bist, lass ich dich nie allein. Willst du diese Frau sein? Kannst du mir auch treu sein? Sollst du diese eine sein? Wenn du diese eine bist, bitte werde heute mein. Frauen, wer hat sie erschaffen? Diese herrlichen Wesen. Gott muss ein verdammtes Genie sein.